Deutschstunde. Hörspiel in drei Teilen von Artus C. Kaspari nach dem gleichnamigen Roman von Siegfried Lenz. Teil 2. Sie waren aber ziemlich lange da bei der Materialausgabe, Siggi. Sie haben mich vielleicht erschreckt jetzt. Ich habe hier gewartet und denke, ist da möglicherweise einen anderen Weg? Du meine Güte. Wollen Sie diese Hefte alle noch vollschreiben? Lauern Sie öfter den Leuten so auf? Gehört das mit zu Ihrer psychologischen Feldforschung, Herr Mackenroth? Ich wollte bloß, weil ich wusste, Sie gehen auf die Zelle zurück zu Ihrer Strafarbeit. Die Freuden der Pflicht. Ich wollte jetzt nur mal, was ich bereits entworfen habe zu unserem Thema, zu meiner Diplomarbeit, Kunst und Kriminalität. Hier übrigens Schachtel Zigaretten, wenn Sie mögen, Siggi. Ich habe mir erst einmal den Maler vorgenommen, weil sein Einfluss auf die Demonstrationsperson, das sind Sie, sowohl in aktiver als auch in passiver Hinsicht alle anderen Einflüsse, also Schule, Elternhaus und so weiter, ganz zweifellos überwiegt. Ich bringe also zunächst einmal alle biografischen und künstlerischen Daten von Max Ludwig Nansen, Sohn eines friesischen Bauern, geboren und aufgewachsen in Glüserup. Ja, also das ist für mich... Ich weiß, kennen Sie alles. Ist ja genug schon darüber veröffentlicht worden. Seine Schwierigkeiten, in der Gesellschaft zurechtzukommen, die Ablehnung seiner Bilder in diesem Land schon vor dem Ersten Weltkrieg, sein Einzelgängertum, sein Hass auf die Städte, ja, ja, kennen Sie alles. Schon 1928 erwarb das Museum of Modern Art New York sein Bild Aufstand der Sonnenblumen. Ich muss mich bei Joswig melden. Moment, nur das noch. Der soll mich doch wieder einschließen, Herr Mackenroth. Ja, ich weiß. Max Ludwig Nansen trat 1938 aus der NSDAP aus und veröffentlichte mit dem Galeristen Theo Busbeck die Schrift Farbe und Opposition. Die Aufforderung zu einer Aussprache nach Berlin lehnte er ab, mit dem Hinweis, er sei unabkömmlich, da er die beschlagnahmten Bilder neu malen müsse. Der Polizeiposten Rugbühl, Vater der Demonstrationsperson, erhielt den Auftrag, das Malverbot zu überwachen. Ja, also, Sigi Jepsen. Und der Joswig kann warten, wie? Ich war unterwegs, aber dieser Herr hat mich... Das war auch fast schon und vorerst das, was ich mitzuteilen mir vorgenommen hatte. Demnächst werde ich mir erlauben, den Fortgang meiner Diplomarbeit vorzutragen. Ich bedanke mich. Und? Wie war's beim Direktor? Alles gut. Bewilligt. Ich darf meine Strafarbeit fortsetzen. Jetzt. Jetzt liegt Klaas immer noch da. Beim Maler auf der Matratze. In seinem Versteck hinter dem Atelier. Hat sich selbst verstümmelt. Ist desertiert. Und mein Vater? Der Polizeiposten Rugbühl darf ihn nicht finden. Es ist Nacht. Alle Fenster mussten damals verdunkelt sein, das verlangte die Vorschrift. Aber aus dem Atelier vom Maler kommt ein Lichtstrahl, der weithin zu sehen ist. Und der Polizeiposten Rugbühl ist natürlich schon zur Stelle und beobachtet von draußen am Fenster des Ateliers die Überschreitung des Malverbots. Max Nansen steht vor der Staffelei und malt am Bild mit dem roten Mantel. Da war ein Mann im roten Mantel. Da war Klaas. Oder doch einer, der unmittelbar an Klaas erinnerte. Scheißgeplärr! Ist noch was, Herr Joswig? Denke ich schon, Sigi, dass noch was ist. Ich drück sie schon aus, Herr Joswig. Darum handelt es sich jetzt nicht. Nicht? Was dann? Der Ole. Ole Plötz, nicht wahr? Der ist doch dein Freund. Ja, Freund. Du weißt noch, letzten Herbst, als wir ihn rausgefischt haben aus der Elbe, weil er sich stark genug fühlte, abzuhauen, ans Ufer rüber zu schwimmen und dabei glatt abgesoffen wäre, der Heini. Und jetzt? Was ist mit ihm? Warum nützt da keine Erfahrung was, Sigi? Kannst du das verstehen? Nee, aber... Und haben nicht mal eine Ahnung davon, dass ich Bescheid weiß. Besprechen ihren Plan so laut auf der Toilette, dass jeder, selbst wenn er nicht wollte, mithören kann. Also, was soll ich jetzt tun? Ja, ich weiß ja noch gar nicht, Herr Joswig, was ist denn passiert? Also, heute Abend, wenn ich meine letzte Runde mache, will er mich täuschen. Er will, wenn ich durchs Guckloch sehe, will er am Boden liegen. Und zwar das ganze Gesicht und den Hals mit roter Marmelade beschmiert. Ich soll denken, sie haben ihn zusammengeschlagen. Und ich stürze dann rein in die Zelle und dann kannst du dir wohl denken, was dann. Sie wollen mich fertig machen. Fesseln, knebeln und so weiter. Ich frage mich da einfach, sind Erfahrungen eigentlich überhaupt nichts wert? Heute Abend also. Und jetzt singen sie alle. Der Ole auch? Ich könnte zum Direktor gehen. Brauchte nur ein Wort zu sagen. Der würde sofort eine Vorstellung draus malen. Das kommt dann in seine Akte. Und die ist schon voll genug. Und ihn jetzt schon, vorher schon fertig machen, das könnte ich auch. Läuft er selber raus. Ich weiß wirklich nicht. Ich halte dich auf. Deine Sache da. Warum stellen Sie ihm nicht einfach ein volles Glas Marmelade auf den Tisch in seiner Zelle? Und? Was soll das? Ja, mit einem Zettel dran, wo drauf steht zur freien Bedienung, falls die Wunden nicht groß genug sind oder sowas in der Art. Nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Habt ihr doch gewusst, du weißt immer noch was. Also, dann machen wir weiter. Ich schließe wieder. Mach ob, Max! Das sind wir, Onkel Max. Jetzt in der Nacht noch? Ich muss dich anzeigen, Max. Oh, hast wieder eine Pflicht, die nicht warten kann, bis heller Tag ist, eh? Ja, dann komm mal raus. Sieh dir selbst an, was da meine Pflicht ist. Da. Jetzt hast du von Blekenwarf bis Rubbel, bis Husum. Bis Berlin hast du jetzt deine Dunkelheit, für die du verantwortlich bist. Vorher wäre besser gewesen als erst jetzt. Ja, nur gut jetzt. Der Bomb ist ja nur noch keiner hingefallen, ob Rumpel nicht und nicht ob Blecken war. Hm? Willst du einen Köln? Das ist noch nicht alles, Max. Mit dem Rollau. Das mag angehen. Aber warum? Warum denn? Tja, da bin ich gespannt, was der Polizeiposten schon wieder besser weiß als unser Eins. Weil du gemalt hast. Ich hab dich beobachtet, Max. Durch das Loch, das du gelassen hast. Übertretung des Malverbots. Ach so. Übertretung heißt das auf Polizeideutsch, hm? Dann sieh dir das Bild mal ganz genau an. Das tue ich die ganze Zeit schon. Mhm. Und dann siehst du wohl auch, dass das eins von meinen alten Bildern ist, wo noch kein Malverbot war. Und an dem, was ihr mir noch gelassen habt, da werde ich doch wohl auch noch... Du hast deinen Beruf ausgeübt. Das ist dir ein für alle Male untersagt. Von Berlin. Nicht von mir. Aber ich habe das zu überwachen. Der Mann im roten Mantel. Dieses Porträt da, das habe ich im September 39 gemalt. Und du weißt, wer das ist. Macht nichts. Und du weißt, was du tust? Meine Pflicht. Gut, gut. Dann sage ich dir das Gegenteil. Man muss etwas tun, das gegen die Pflicht fast ist. Pflicht? Das ist für mich nur blinde Anmaßung. Aber das ist Klaas. Schenkst du mir das, Onkel Max? Mal sehen, Witwit. Wenn fertig ist, dann kannst du es vielleicht haben. Und wann ist fertig? Wart's ab. Ich rede jetzt mit dem Vater. Und wenn mir das so nicht mehr stimmt, Jens, das Gesicht, in seinem Ausdruck, weil ich es heute ganz anders sehe. Ganz anders. Und was? Was passt dir nicht mehr an seinem Gesicht? Dass er aussehen muss wie ein Gespenst. Wie ein Halbtoter. Ist doch schon so, dass man sich allerhand dabei denken kann. Das soll man ja wohl auch manchmal denken. Dass man sich was dabei denkt vor einem Bild. Ja, jetzt setz dich mal hin, Jens. Und hör mir mal zu. Und dann will ich dir mal noch was dazu sagen. Warum es richtig war. Notwendig war für mich. Klaas, das heißt sein Porträt von ihm, so zu ändern. Und das geht auch dich an. Du bist sein Vater, der wissen sollte... Ich will da nichts weiter von wissen. Da änderst du nichts, Max. Solange du dich nicht selbst änderst. Aber das kommt noch. Wart ab. Das da. Das Bild. Das ist kein deutsches Gesicht mehr. Die gelbgrüne Fresse da. Und das soll Klaas sein? Nee. Will ich nichts von wissen. Naja. Dann also weiß ich Bescheid. Dann wissen wir beide endgültig Bescheid über uns. Und was wir von uns zu erwarten haben. Der Maler trat ohne sichtbare Erregung an die Staffelei, nahm das Bild herunter, hielt es einen Augenblick weit von sich, zog es blitzschnell an seinen Körper heran und zerreißt den Karton in lange einzelne Stücke, die immer kleiner werden. Was zum Mitnehmen, Jens. Einen Arbeitsgang habe ich euch erspart. Zufrieden jetzt? Der Polizeiposten Ruckbüll protestiert nicht. Er stopft die Fetzen in seine Ledertasche. Ich sammle die Reste vom Boden auf und gebe sie ihm. Die Zerstörung, die sollte man euch eigentlich nicht auch noch abnehmen. Das ist ein Fehler. Das hättest du dir ja ersparen können. So bin ich nun mal. Ersparen kann ich mir nichts, wenn ich ausprobiere, wo, an welchem Punkt der Schmerz schon beginnt. So sind wir aus Glyserup. Wir sind fertig. Von mir aus ist alles klar. Hör zu. Hör mir zum letzten Mal zu. Wir müssen doch noch reden können miteinander. Ich sehe ein, dass du nicht neutral sein kannst. Ich bin ja auch nicht neutral. Aber voraussehen. Wir konnten doch immer noch voraussehen, wozu eine Sache führt. Auch wenn wir beide uns verändert haben, so viel können wir doch noch erkennen, welches Ende alles haben wird. Wir gehen wortlos zur Tür. Und Klaas, der dicht hinter der Wand versteckt liegt, hat alles mitgehört. Noch in der Nacht. In dieser Nacht noch muss ich hin. Zurück zu ihm. Zum Maler. Ins Atelier, denn dass der Polizeiposten schon was ahnt. Schon was weiß. Schon, weil das Bild im roten Mantel, sein Gesicht sich so furchtbar verändert hat. So grün und gelb. Nee, Hedwig. Klaas ist weg. Er ist nicht mehr hier. Kannst sehen. Das Fenster da ist heraus. Und ich habe ihm noch warme Milchsuppe rübergebracht. Sofort, als sein Vater weg war. Und wohin? Wohin ist er denn? Er hat noch gesagt, dass er Angst hat, dass sein Vater alles weiß. Und was dann ist? Morgen früh, wenn's hell ist. Jetzt hat das keinen Sinn. Wir müssen ihn suchen. Und dann? Was dann, Onkel Max? Er muss nach Hause. Alles andere hat keinen Zweck. Weit kommt er sowieso nicht in seinen Zustand. Er muss nach Haus. Das darf nicht. Ich habe Klaas versprochen, mein Vater darf nichts davon. Dein Vater muss damit fertig werden. Klaas ist sein Sohn, genauso wie du auch, Witwit. Jetzt geh nach Hause. Und morgen bei Tag sehen wir weiter. Er hat sich zurück in meine Mühle geschleppt. Das huscht, knackt und pfeift. Hoch oben von der Kuppel schwingt es zischend über mich hinweg und zieht steil hoch. Wer hat dir gesagt, dass ich hier bin? Wer war das? Keiner, Klaas. Kannst mir glauben. Keiner hat mir was gesagt. Und was willst hier? Jetzt, mitten in der Nacht? Nix. Nur mal kieken, Klaas. Wat kieken? Ob ich hier bin? Ihr steckt alle unter einer Decke. Hau bloß ab! Den Vater schickt dich. Der ist mir schon bei Max auf die Spur gekommen. Unser Vater weiß nichts, Klaas. Von mir nicht? Ich hab dir doch versprochen, dass ich nichts sag. Er sucht mich. Mir ist hundselend, aber blöd. Blöd bin ich noch nicht. Ich muss weg. Weg hier von Blekenwarf. Und was soll ich jetzt tun? Du kannst nichts tun. Geh, Turus. Für mich kann hier keiner mehr was tun. Ich mach das ganz allein. Andern Tags holt der Polizeiposten die zerrissenen Fetzen von Klaas im roten Mantel aus seiner Tasche, um sie mit seinem Bericht nach Husum zu schicken. Diesmal muss er einen Denkzettel verpasst bekommen. Verstoß gegen die Verdunkelungsordnung. Gut, das muss ja noch angehen. Aber Missachtung des Malverbots, das geht zu weit. Der glaubt, Gesetze, die sind nur für die anderen da. Er selbst ist keinem verpflichtet. Jetzt ist es aus. Jetzt kann ich kein Auge mehr zudrücken. Schluss, vorbei. Hast du das gemacht? Was gemacht? Das Bild zerrissen. Das hat er von ganz alleine sich selbst angetan. Frag Sigi. Ja, stimmt. War ein Bild von Klaas. Von Klaas? Es muss ja wohl nichts gewesen sein, wo man was von ihm erkennt. Nee. Vielleicht hat er es selbst nicht mehr gemocht, wenn er es zerrissen hat. Manchmal denke ich, Max soll sich freuen über das Verbot. Wenn man sich so ansieht, welche Leute er malt. Die grünen Gesichter, die mongolischen Augen, diese verwachsenen Körper, all dies Fremde. Da malt doch die Krankheit mit. Ein deutsches Gesicht, das kommt doch bei ihm nicht vor. Früher ja. Aber heute? Fieber. Du musst denken, alles ist im Fieber gemacht. Aber im Ausland ist er gefragt. Da klingt er was. Ja, weil sie selber krank sind. Deshalb umgeben sie sich auch mit kranken Bildern. Sieh dir nur mal die Münder seiner Leute an. Schief und schwarz sind sie. Entweder schreien sie oder sie lallen. Ein besonnenes Wort kommt aus diesem Mündern nicht heraus. Zumindest kein deutsches Wort. Ich frage mich manchmal, welche Sprache diese Leute wohl sprechen mögen. Deutsch jedenfalls nicht. Da hast du recht. Darf ich die Schnipsel haben? Die lege ich der Anzeige bei. Das geht mit nach Berlin als Beweis. Ich werde sie sortieren. Das ist nicht nötig. Die Arbeit kannst du dir sparen. Aber schon war ich in meinem Zimmer. Mit dir, Mann im roten Mantel, beginne ich, das Bild wiederzufinden. Nicht vom Rand, auch nicht vom Zentrum gehe ich aus. Ich lass mich von der Farbe leiten und mein Bruder sich selbst immer ähnlicher werden. Unter dem Bett finde ich ein altes Verdunklungsrollo, auf das ich die Schnipsel sorgfältig klebe. Zurück damit unters Bett. Und jetzt Malkasten und Zeichenblock. Ich teile kräftige Hiebe in Rot aus, werfe ein düsteres Braun auf 3 oder 4 Seiten meines Zeichenblocks, die ich systematisch zerreiße. In Berlin werden sie die Beweisstücke sichten und sich schließlich mit den fehlenden Teilen tröstend das Ganze zu den Akten legen. Ich bin schon längst wieder draußen im Moor hinterm Deich, als die Flugzeuge loslegen und schließlich wieder abdrehen. Ich stapfe rüber zu den Torfgruben, wo ich Stimmen höre, schrecke ein paar Wildenten auf. Da ist Hilde Isenbüttel, die ist da immer beim Torfstechen mit dem Kriegsgefangenen, Leon heißt er. Soll ein Belgier sein, sagen sie. Sigi! Sigi, komm schnell! Na, komm her! Das ist dein Bruder. Klaas! Klaas! Du musst den Fall. Ich bin Sigi. Na, lauf, mach schnell. Kannst mich sehen? Die Flieger waren das. Mach die Augen auf, Klaas. C'est le ventre. Bauch. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Im Bauch. Sie hatten ihn schon auf ihre Karre gelegt und ich renn runter zu ihm in die Grube. Der muss sofort zum Doktor. Wie ist das möglich? Wie kommt der hierher im Moor? À la maison, n'est-ce pas? Zum Hause. Ja. Bullis, ich trag. Mein Vater bleibt auf der Treppe stehen, wie wir ihn bringen. Sieht ihn lange an. Sehr lange. Klaas hält die Augen geschlossen. Hilde Isenbüttel versucht, Klaas die kranke, verbundene Hand auf die Brust zu legen. Sie fällt immer wieder runter, baumelt über den Boden. Du musst nach dem Doktor schicken, Jens. Tracht ihn rein. Gudrun Jepsen gelingt kein Schrei. Sie wirft sich nicht über ihn. Sie streichelt ihn nicht, spricht ihn nicht an. Sie berührt nur seine Schulter und fährt erschrocken zurück. Schuldbewusst. Beinahe schuldbewusst. Und dann beginnt ihr Körper zu zucken. Lautlos weint sie. Trocken. Und dreht sich zum Fenster und fragt: Was müssen wir jetzt machen? Erstmal den Doktor. Ich muss ihn anrufen. Und dann? Was wird dann? Dann muss ich das Husum melden. Ja, warum Husum? Und nicht Hamburg, das Lazarett? Weil Husum meine Dienststelle ist. Ja, hier ist Jepsen. Polizeiposten Ruppel. Doktor, Sie müssen kommen, weil hier ist Klaas, mein Sohn, Sie helft. Er ist von englischen Yachtfliegern angeschossen. Wie? Nein. Nicht an der Front. Hier im Moor. Er liegt hier bei mir. Wie? Ja, mein Sohn Klaas. Es eilt, Doktor. Max Nansen. Der Maler kommt in die Stube. In der einen Hand seine Pfeife, in der anderen den Hut. Hat er noch Chancen? Wollen wir es hoffen. Mehr weiß der Doktor nicht. Ist das ein Irrsinn, Jens? Der Junge hat so viele Möglichkeiten gehabt und jetzt das. Dieser verdammte Irrsinn, Jens. Was meinst du damit? Wir hoffen alle, dass er durchkommt, aber wenn sie ihn holen und wieder gesund machen, dann doch nur, damit er sein Urteil hören kann. Für den Pfahl machen sie ihn gesund, das weißt du, Jens. Nur für den Pfahl. Ich weiß gar nichts. Sind Sie schon unterwegs, um ihn zu holen? Noch ist keiner unterwegs. Dann liegt jetzt alles bei dir. Ja! Jetzt liegt alles bei mir! Und er hat es gewusst! Er hat genau gewusst, was ich tun muss.